Demokratie, doch das heißt Volksherrschaft. Für uns gibt's jedoch nie. Wer meckert, kommt in Haft. Ihr seid doch selber Rassisten, weil ihr die weiße Rasse hasst. Ihr seid die wahren Faschisten. Sperrt alle Andersdenkenden in die Klasse. Republik der Streutschen, Demokraten, Diktatur. Republik der Streutschen, Polizeistaat pur. Ihr sagt, Soldaten sind Mörder, doch kommt es wirklich mal zum Krieg, dann sollt ihr eure Arsche retten und eure saubere Republik. Ihr hockt derweil im Bunker und schlürft genüsslich Sekt und reibt euch grinsend die Hände, wenn der deutsche Soldat für euch verreckt. Republik der Streutschen, Demokraten, Diktatur. Republik der Streutschen, Polizeistaat pur. Deine Wohnung wird durchwühlt, ein Nachbar hat dich denunziert. Die Würde des Menschen ist dir unantastbar, das hast du heute mal wieder gespürt. Und in Bonn hockt dieses Lumpenpack, die tollen Ausländerfreunde. Diese Multikulti, die Fetischisten sind die wahren Verfassungsfeinde. Und beschwört dem deutschen Volk zu dienen und diesen Eid an jeden Tag bricht. Der ist nichts weiter als ein Volksverräter und gegen den wird Widerstand zur Pflicht. Republik der Streutschen, Demokraten, Diktatur. Republik der Streutschen, Polizeistaat pur. Republik der Streutschen. Republik der Streutschen. Republik der Deutsche! Republik, Republik, Republik, Republik, Republik der Deutsche!